Vielen Dank, Herr Kohl. Gibt vielleicht auch ein paar Gemeinsamkeiten zwischen Elsass-Lothringen und der Südsee, obwohl die... Wir können also die Vergleichsbasis jetzt erweitern. Ja. Ich habe ja ein relativ kurzes Papier vorgelegt. Das ist eben relativ kurz, weil wie Herr Kohl sagte, meine Arbeit schriftlich, die Hauptthesen schriftlich vorliegen. Es geht um die Nonkonformität der Elsass-Lothringer und ich beginne mit dem, was heute Vormittag schon angesprochen wurde. Ich möchte es noch etwas ausführen. Und diese Tatsache, dass Lothringen immer im Windschatten des Elsass stand, also politisch, auch in der Mentalität. Die Mentalität spielt ja eine große Rolle in dem Thema, was Sie hier haben. Dass der Elsässer den Lothringer, ich sage es jetzt mal, obwohl es geht schon fast ins Rassistische, also verschlafen, klingt ja noch etwas nostalgisch, romantisch, aber dann provinziell dreckig in jeder Beziehung. Also fast schon rassistische Vorstellung. Ich habe auch einige Belege in mein Buch gebracht. Das bezieht sich auch nicht nur auf den Elsässer, auch mit dieser Vorstellung, dass der Saarlouis-Lux-Raum so zusammengewachsen ist. Das hat ja alleine gerade vorhin schon etwas differenziert, dass das auch eine Frage, dass das nicht so ist. Also bis heute hält sich im saarländischen Bereich der unschöne Ausdruck Schengleng für den Lothringer. Ich bin kein Linguist, ich weiß nicht genau, wo das Wort herkommt, wahrscheinlich aus dem französischen Chien, kann ich mir vorstellen. Abschätzig gebraucht. Und als ich vor 2 Jahren einen kleineren Aufsatz über den letzten Statthalter, den einzigen elsässischen Statthalter des Reichslandes Schwander, ein Oberelsässer, unehelicher Geburt, ganz interessanten Mann, der erste Staatssekretär des Reichsfinanzamtes dieser Tage zum Jubiläum feiert und wahrscheinlicher Sohn eines Hauptprotestlers in Oberelsass, der aber dann völlig in die deutsche Laufbahn gegangen ist, veröffentlicht hat, habe ich geschrieben, also Ende 1918, praktisch schon am Ende des Reichslandes, hätte Elsass-Lothringen endlich eine einheimische, wenn auch rein elsässische Regierung erhalten. Und ich bekam, was ja eigentlich selten ist, solche Aufsätze, 3 Zuschriften. Und 3 Zuschriften sagten dasselbe. Was bedeutet das? Rein elsässisch. War von elsässischer Seite, die einfach nicht zur Kenntnis nehmen wollte, dass es da gemeint ist, war kein einziger Lothringer in der Region. Gut, das zur Einleitung zu diesem künstlichen Konstrukt Elsass-Lothringen. Wie Sie wissen, beschäftige ich mich oder habe mich mehr mit den Wahlen beschäftigt, Ausdruck öffentliche Stimmen. Wie war das Verhältnis? Auch vielleicht in der Frage mit der Loyalität ist angesprochen worden. Ich beginne mit den ersten Wahlen im schon deutsch okkupierten Reichsland im Februar 1871. Das Land ist schon völlig unter deutscher Kontrolle. Aber die ersten Wahlen, die im Land stattfinden, sind französische Wahlen, nämlich Wahlen zur französischen Nationalversammlung in Bordeaux, die den Auftrag hat, den Friedensvertrag mit Deutschland, das heißt, das war bewusst, den Leuten bewusst, die Abtretung von Elsass-Lothringen zu ratifizieren. Diese Wahlen können im schon deutsch besetzten Elsass-Lothringen stattfinden. Sie werden von der Weisung toleriert, nicht gefördert, sicherlich nicht, aber sie werden toleriert. Auch hier kann man einen Vergleich ziehen mit 1919. Es gab Versuche, die erste Wahl zur Weimarer Nationalversammlung auch in Elsass-Lothringen durchführen zu lassen. Und die ja stattfand, ehe der Friedensvertrag abgeschlossen wurde. Und was in Teilen auch aktuell militärisch besetzten Gebietes im äußersten Zipfel von Oberschlesien auch noch ging, auch wenn es dann nachher rückgängig gemacht wurde, ist also in Elsass-Lothringen von Anfang an unterdrückt worden. Diese Wahlen zur französischen Nationalversammlung sind relativ interessant, weil sie klar zeigen, dass es eine breite Proteststimmung gibt in der elsass-lothringischen Bevölkerung. Es gab ja, wie bekannt ist, nie ein Plebiszit über Elsass-Lothringen, aber man kann es als einen Hinweis verstehen, wie die einheimische Bevölkerung die drohende Abtrennung vom französischen Gebiet empfunden hat. Und zwar ist es wichtig, regionale Unterschiede zu machen. Einer der Hauptmatadoren des Gérard Lutrons, also Krieg bis zum äußersten Ende, Nicht-Tolerierung der drohenden Abtrennung von Elsass-Lothringen, Demokrat, Republikaner Gambetta, kandidierte auch in elsässischen und in lothringischen Gebieten und vor allem in den Städten mit relativ großem Erfolg. Er kam etwa in Colmar auf ein dritten Platz, in Straßburg auf den vierten Platz. Und in der Moselle, also in dem Gebiet, das dann als der Hauptteil Lothringens ins Reichsland einging, lag er sogar am zweiten Platz, relativ weit vorne. Aber auch hier kann man schon Unterschiede sehen. Die Vertreter der französischen Idee, wie sie mal so nennen will, später der Ausgangspunkt einer Organisation, die sich Ligue d'Alsace nennt und den Kern der Widerstandsbewegung darstellt, sind im Unterelsass und vor allem im protestantisch-ländlichen Bereich so gut wie überhaupt nicht erfolgreich. Also es gibt schon recht früh eine regionale Differenzierung in diesem Verhalten. Der zweite markante Einschnitt sind zwar keine Wahlen, aber sie gehen in die Richtung von Wahlen, nämlich in einer Art Abstimmung mit den Füßen. Artikel 2, glaube ich, des Frankfurter Friedensvertrages sah vor, dass die Elsass-Lothringer ein Jahr Zeit hatten, sich offiziell für die französische Staatsangehörigkeit zu entscheiden, also öffentlich zu erklären, dass sie Franzosen bleiben wollen, die sogenannte Optionsklausel. Und auch hier, auch wenn das keine Wahl im Sinne einer politischen Wahl war, ist doch sehr klar und sehr deutlich zu erkennen, wo regionale Schwerpunkte sind, wo die Anhängigkeit, politische Anhängigkeit an Frankreich extrem ausgeprägt ist. Wiederum ist es ähnlich wie bei der Wahl zur französischen Nationalversammlung, Schwerpunkte französischer Loyalitäten, will ich mal so ausdrücken, sind zum einen regional in Lothringen und zum anderen eben in den großen Städten, das Bürgertum. Es ist ja auch schon öfter gefallen, das Bürgertum spielt eine große Rolle und ist entscheidend nach 1918, zum Teil auch schon vorher, wenn die Literatur in Frankreich erschienen ist, der Perpetuierung dieser Vorstellung des unterdrückten Elsass-Lothringen, also Metz, Mühlhausen vor allem, Straßburg und Colmar, das sind die Zentren der Optionsbewegung. Wiederum Gebiete im nördlichen Unterelsass, wo kaum Optionen stattfinden. Jetzt aber eigentlich zu den Wahlen. Was ich Ihnen hier vorstellen will, sind in der Hauptsache die Reichstagswahlen, also die Hauptwahlen. Und hierzu ein paar einleitende Bemerkungen zum Wahlrecht, die vielleicht ganz wichtig sind, weil man sonst vielleicht Schlussfolgerungen zieht, die so nicht möglich sind. Die erste Schlussfolgerung oder die erste Grundvoraussetzung ist natürlich, wenn wir hier von Wahlen reden, reden wir nur von Männern. Das heißt, das Wahlrecht gibt es natürlich nicht. Was heißt natürlich? Wahlrecht wird erst für Frauen gibt es erst 1872, glaube ich, in Neuseeland das erste Frauenwahlrecht eingeführt. In Europa ist man noch lange nicht so weit. Es gibt also nur Wahlrecht für Männer und es gibt nur Wahlrecht für Männer über 25 Jahre. Dann ist das Wahlrecht völlig anders geregelt, als wir es heute in Deutschland haben. Wir haben ein Wahlrecht, das an das britische Wahlrecht erinnert, das ist ein Mehrheitswahlrecht, also stark auf die Persönlichkeit des Kandidaten, zumindest ursprünglich abgestellt. Wenn man so will, kann man es mit den heutigen Direktmandaten vergleichen. Aber im Unterschied zu England, wo die einfache Mehrheit genügt, ist in dem Wahlrecht des Deutschen Reiches vor 1918 eine absolute Mehrheit notwendig, eine absolute Mehrheit der gültigen Stimmen, nicht der abgegebenen, sondern der abgegebenen gültigen Stimmen, die ungültigen Stimmen zählen da nicht mit. Wenn diese Mehrheit nicht erreicht wird, finden Stichwahlen statt. Diese Stichwahlen sind in der Wahlforschung besonders interessant, weil die natürlich in den Gebieten recht häufig sind, wo Mandate umstritten sind, das heißt, wo keine einheitlichen politischen Strukturen vorhanden sind. Insbesondere in Gebieten, in Elsass-Lothringen ist das so, aber nicht nur in Elsass-Lothringen, die gemischt konfessionell sind, oder aber städtische Bezirke, wo keine eindeutige politische Zuordnung vorhanden ist. Persönliches Erscheinen bei der Wahl ist erforderlich, eine Briefwahl war nicht möglich. Es gab auch nicht die Stimmzettel, die man sich heute vorstellt, wo die vorgedruckten Namen der Kandidaten draufstanden, sondern die Stimmzettel bestanden darin, dass jeder Wähler seinen eigenen Stimmzettel mitbringen konnte, solange er weiß war, und schrieb den Namen desjenigen drauf, den er wählen wollte. in der Wählbarkeit war es, will ich sagen, demokratischer als das heutige in Deutschland übliche Verfahren, weil prinzipiell jeder wählbar war, der das passive Wahlrecht besaß. Sie mussten also auf diesen Zettel nicht abstimmen. Das passive. Es war also auch jemand wählbar, der nicht selbst wählen konnte. Zum Beispiel das Militär. Das Militär konnte nicht wählen, aber man konnte einen General zum Reichstagsabgeordneten wählen, was ja auch der Fall war. Wir kennen vielleicht den Fall Moltke und andere. Also wer das passive Wahlrecht besaß, das heißt wer gewählt werden konnte, einschließlich des Militärs, konnte gewählt werden. Ob er aufgestellt worden war als Kandidat oder nicht, spielte theoretisch keine Rolle. Es konnte also auch jemand in den Reichstag gewählt werden, der überhaupt nicht selbst sich aufstellte und überhaupt kein Wahlfeldzug machte. Und solche Dinge sind in der Tat auch vereinzelt vorgekommen. Waren also keine Vorwahlen der Parteien statt oder es gab keine gesetzlichen Mindestquoren. Kleine Anmerkung noch, der Wahltag war nicht, wie das heute üblich ist, der Sonntag, sondern wie in Großbritannien der Wochentag. Wobei die französische Tradition des Reichslandes den Sonntag bevorzugt hatte. In der französischen Tradition war der Sonntag der Wahltag. Und in den Landeswahlen ist auch oft der Sonntag genutzt worden, wohingegen bei den Reichstagswahlen es immer noch Werktag gibt. Nach dem Wahlgesetz von 1869, dem deutschen Wahlgesetz, kamen auf 100.000 Einwohner oder sollten auf 100.000 Einwohner ein Abgeordneter kommen. Also Lothringen hatte nun nach der Volkszählung von 1871 etwas über 1,5 Millionen Einwohner, demzufolge 15 Abgeordnete. Diese Wahlkreise wurden ausgearbeitet und darin zeigt sich schon ein direktes Eingreifen von Berlin, nämlich auf Eingreifen des Reichskanzleramtes, wurden die Wahlkreise so gelegt, dass Lothringen, das größer, nicht nur flächenmäßig, sondern auch bevölkerungsmäßig größer ist als das Oberelsass, weniger Mandate bekam als das Oberelsass. Also wiederum wird Lothringen benachteiligt. Lothringen erhielt 4 Mandate, Unterelsass 6 und das Oberelsass 5. Warum war das so? Das war natürlich nicht nur auf eine allgemeine Abneigung in Lothringen, das wäre wohl etwas zu weit gegangen, sondern in den Kommunalwahlen, die schon vorher stattgefunden hatten, hatte sich gezeigt, dass vor allem in Lothringen, aber auch in Teilen des Elsass, die Bevölkerung nicht zur Wahl gegangen war. Die Wahl, eine deutsche Wahl verweigert hatte. Die Zustimmung, die Teilnahme am öffentlichen Leben ablehnte. Und die wenigen, die zur Wahl gingen und vor allem die gewählt wurden, verweigerten den Eid. Und wiederum war das ganz besonders in Lothringen der Fall. Der Eid bedeutete, der gewählte Kreistags- oder Gemeinderatsabgeordnete musste einen Eid ablegen, im Prinzip ähnlich wie in der französischen Monarchie vor 1870, auf den Kaiser, da gab es keinen Unterschied, aber auch auf die Gesetze des Landes. Und dahingehend bestand ein Unterschied. Vor 1870 hieß es auf die Verfassung. Nun wird man sagen, das ist ein marginaler Unterschied. Aber es war kein marginaler Unterschied, vor allem für die katholische Bevölkerungsmehrheit und ihre Vertreter. Hier spielt eine große Rolle, was bei dem Vortrag von von Aratin anklang. Die katholischen Vertreter weigerten sich, einen Eid zu schwören, indem sie die Gesetze des Landes anerkannten, weil das hauptkritisierte Gesetz die Schulaufsicht der staatlichen Stellen war und damit die Abschaffung des alten Prinzips, das Sie ja erwähnt haben, dass der Ortspfarrer die Möglichkeit hatte, quasi als oberste Schulbehörde in der Gemeinde zu fungieren. Das war das entscheidende Kriterium. Eine Sache, die uns heute, das hat ja auch die Diskussion heute Morgen erwiesen, völlig lapidar erscheint in einem Zeitraum, das war ja auch das Tischgespräch, wo die Säkularisierung ja einen unverständlich macht, wie solche konfessionelle Dinge eine Rolle gespielt haben. Sie haben aber eine Rolle gespielt und sie haben zur starken Verärgerung, zur Konfliktstellung der katholischen Mehrheit des Landes geführt. Die Reichstagswahlen, die stattfanden, werde ich Ihnen jetzt in chronologischer Folge mit Hauptentwicklungsströmungen vorstellen. Das liegt nicht nur daran, weil es einfacher ist, sondern weil natürlich die Chronologie eine erhebliche Rolle spielt. Der zunehmende zeitliche Abstand von 1871 ist ein wesentlicher Grund, warum sich Veränderungen vollziehen. Es ist nicht nur logisch, wenn man es als theoretisch von außen betrachtet, sondern auch faktisch so gewesen. Bei der ersten Reichstagswahl 1871 hat das Reichsland noch nicht teilgenommen, weil die Reichsverfassung erst 1874 eingeführt worden ist, und zwar auf Drängen Bismarcks. Lokale Stellen, also der Oberpräsident, wollte das hinausschieben, aber Bismarck hat darauf bestanden, so schnell wie möglich reichsähnliche Verhältnisse in Elsass-Lothringen herrschen. Und wegen der gesetzlichen Vorschriften konnte auch die erste Wahl in Elsass-Lothringen nicht zeitgleich mit dem Reichstermin stattfinden, sondern erst etwas später. Was waren jetzt die Gruppen, die zu den Wahlen erschienen? Stellen Sie sich bitte nicht vor, dass da Parteien kandidierten. Parteien entstehen in Elsass-Lothringen erst sehr spät, das werde ich später ausführen. Das ist ein Teil der Entwicklung hin zu mehr deutschen Verhältnissen, wenn ich das so ausdrücken will. Lange, bis etwa zur Jahrhundertwende, teilweise auch noch nachher, gibt es Individualkandidaturen. Leute, deren politisches Bekenntnis sehr stark auf ihre Individualität zugeschnitten ist, bei der es sehr schwierig ist, die global in einer politischen Richtung zusammenzufassen. Aber natürlich muss man das machen, muss man nicht nur machen, dass es politisch einfach ist. Es geht in gewissen Rahmen, aber ich möchte das unter Anführungszeichen machen. Es gibt immer individuelle Unterschiede. Es gibt Bereiche, wo der eine Kandidat zwar der Gruppe angehört, aber der anderen Gruppe schon wieder näher kommt. Welche Gruppen gibt es? Da sind zunächst einmal die schon bereits erwähnten, die Ligue d'Alsace, die sogenannten Protestler, diejenigen, die gegen den Zustand protestieren, deren Ziel es ist, im Reichstag, wenn sie denn gewählt werden, einen offiziellen Protest gegen die Annexion Elsass-Lothringens niederzulegen, der deutschen Öffentlichkeit klarzumachen, die Bevölkerung Elsass-Lothringens ist gegen diese Annexion. Abgesehen von diesem politischen Punkt, der diesen Kandidaten gemeint ist, gibt es extreme Unterschiede. Es war auch ausgemachte Politik oder abgesprochen, dass sie nach diesem Protestschritt sofort nach Elsass-Lothringen zurückkehren und nicht an den Reichstagsverhandlungen teilnehmen, um klarzumachen, dass sie mit diesem Deutschland nichts zu tun haben. Also diese Leute werden Protestler genannt, demokratisch, republikanisch, teilweise auch monarchistisch, das ist wieder ein spezielles Problem, die scharen sich um die Symbolfigur Gambetta. Die größte politische Vereinigung in Anführungszeichen, ist das Lager der Katholiken. Katholiken als stärkste, ja, will ich durchaus sagen, organisierte Gruppe, natürlich organisiert im ganz besonderen Bereich, organisierte Gruppe der reichsländischen Bevölkerung, versucht sie auch politisch zu organisieren, aber nicht in einer Partei. Katholische Kandidaten stehen auf, und es ist ein Markenzeichen der frühen elsass-lothringischen Geschichte, die es übrigens mit Teilen des polnischen Preußen, vor allem in Oberschlesien, gemeinsam hat, dass diese katholischen Kandidaten Priester sind. Das ist sehr ungewöhnlich, aber wie gesagt, es gibt ein Parallelfall in Oberschlesien. Und zwar unter Führung des Bischofs von Straßburg, Retz, und des Bischofs von Metz, die Pont de Loche, ein Bretone, kandidiert eine ganze Reihe von Priestern. Und nur ein katholischer Laie. Die Priesterschaft, überhaupt der Klerus, gibt politische Äußerungen zur Lage nach einer kurzen Gewöhnungszeit, in der diese Abgrenzung von Deutschland nicht so klar ist, in der man anscheinend bereit ist, mit den neuen Machthabern zusammenzuarbeiten, kommt der Kulturkampf, und das habe ich ja heute Morgen durch meine Wortmeldung versucht auszudrücken. Wenn man den Kulturkampf in Elsass mit dem Kulturkampf in Preußen vergleicht, dann erscheint das minimal. Aber für die Bevölkerung vor Ort war dieser drastische Unterschied aus dem katholisch privilegierten Frankreich in das protestantisch dominierte Preußen zu kommen und dann noch in einer Außenseiterrolle getrennt zu werden, in dem ihm die regionalen katholischen Zeitschriften werden verboten. Die Einfuhr der hauptkatholischen Zeitungen aus dem Reichsgebiet, also etwa der Kölner Volkszeitung oder etwa der Germania wird untersagt, werden völlig von ihren ideellen Quellen abgeschnitten, wird das extrem negativ gesehen. Und der katholische Klerus bewegt sich auf den Protest zu. Und das möchte ich aber betonen, wobei dieser Protest nicht unbedingt ein nationaler Protest sein muss. Es ist vorerst ein konfessioneller Protest. Er ist nicht so absolut wie der Protest, der demokratisch-national-französischen Protest. Aber er ist ein Protest und er findet sich in einem Wahlbündnis, in einem Zweckbündnis mit diesen demokratisch-französischen Protester zusammen. In diesem Wahlbündnis wird festgelegt, dass in keinem Wahlkreis die beiden Gruppen gegeneinander kandidieren. Und sozusagen, das ist da eine Methode, das absolute Mehrheitswahlrecht auszuhebeln, von Anfang an die stärkste Gruppe im Reichsland überhaupt darstellen. Von 1874 bis 1912, der letzten Reichstagswahl, gab es in Elsass-Lothringen insgesamt 62 Priesterkandidaturen. Also doch eine erhebliche Menge. Der Schwerpunkt liegt im Oberelsass. Das zieht sich teilweise noch in die Zeit nach 1918, klingt aber dann auf. Dieselbe Entwicklung tritt verspätet in Lothringen auf. Erst ab 1890 ist ja schon als ein Wendepunkt in der elsass-lothringischen Geschichte mehrfach genannt worden. Die Kandidatur des Metzer Bischofs ist ein Einzelfall. Die Mehrzahl in Lothringen sind die protesterischen Demokraten, die Protester, die fallen 1890 weg, das wird nochmal ausführen, und dann treten in Lothringen auch die Priester auf. Die katholischen Kandidaten, unabhängigen katholischen Kandidaten, sind nicht mit dem Reichszentrum zu verwechseln. In der Tat ist es eines der Hauptprobleme in der lothringischen Geschichte, die Entwicklung zu sehen, inwieweit sich die katholische Landesbewegung erstmal organisiert, aus den Ministerialkandidaten eine Landespartei wird und später dann mehr und mehr auf das Reichszentrum zubewegt. Das ist schon ein erheblicher Schritt, der findet in den Jahren statt, ab 1898 zunehmend. Die dritte Gruppe, die bei den ersten Wahlen antritt, sind die sogenannten Autonomisten. Ziel dieser Autonomisten ist die möglichst weitgehende Autonomie. Und das ist so verschwommen, wie ich es hier sage. Dabei gibt es Kandidaten, die unter Autonomie wohl Souveränität, Unabhängigkeit verstehen. Vollkommene Souveränität, eine Art unabhängigen Staat Elsass-Lothringen, wie das wohl Bismarck kurzfristig wohl mal erwogen hat, aber dann relativ schnell wieder aufgegeben hat. Hinüber zu einer Autonomie im Rahmen des Deutschen Reiches, aber mit möglichsten Sonderrechten, Sonderrechte, die weit mehr sind als das, was etwa Bayern oder Württemberg hinüberretten konnten, bis hin zu einer Gruppe auf der anderen Seite, wenn man sagen, auf der rechten Seite, wenn man das so ausdrücken kann, für die Autonomie eigentlich nur ein Vorwand ist, weil sie im Prinzip, ja, die Germanisierung ist etwas ein negatives Wort, aber die Integration in das übrige deutsche Reichsgebiet Befürwortung. Der Kopf dieser Autonomisten, ein gewisser Klein, hatte zum Beispiel recht früh die Annexion des Landes an Preußen gefordert, hat dann aber selber Vorschläge, ihn zum Bürgermeister von Straßburg zu machen oder auch zum Bezirkspräsidenten des Ober- und Unterelsass abgelehnt, weil er noch unter diesem Druck der öffentlichen Meinung der Bourgeoisie stand, dass eine Annahme eines öffentlichen Amtes, zumal eine so herausgehobene Stellung, ihn kompromittieren würde. Die Tatsache, dass sich die Autonomie in Elsass-Lothringen so spät durchgesetzt hat und dann ja auch nicht vollständig, wenn überhaupt erst Ende 1918, zu Ende des Krieges, ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass ein Teil der elsässischen Bourgeoisie, der recht früh Angebote gemacht wurden, Verantwortung zu übernehmen, diese Verantwortung verweigert hat. Das ist lange Zeit hindurch nicht klar herausgestellt worden. Diese Autonomisten waren nicht nur politisch für die Autonomie des Landes in ihren jeweiligen Schattierungen, sondern sie waren vor allem geprägt antiklerikal. Sie waren eine Vorstufe zur späteren liberalen Bewegung und die meisten Autonomisten sind auch früher oder später dann bei den Liberalen gelandet, manche bei den Nationalliberalen als Hospitanten, andere bei mehr demokratisch angesiedelten linksliberalen Parteien, ganz wenige bei den linken Konservativen, also bei der Deutschen Reichspartei. Aber dieser Antiklerikalismus war sehr ausgeprägt. Ich möchte noch ein französisches Zitat benutzen, das recht drastisch ist, aus dieser Zeit der ersten Reichstagswahl, wo ein Autonomist zum anderen schreibt, über die Bemühungen der anderen Bürgerlichen, die für den Protest sind, zusammen mit den Katholiken der Wahlbündnis zu erarbeiten, da heißt es hier, 100 fois plutôt la dictature, gemeint ist natürlich die preußische Diktatur, 100 fois plutôt la dictature que le gouvernement des prêtres. Eine extrem ausgeprägte konfessionelle Anti-Haltung, und das zieht sich in der Tat durch die gesamte reichsländische Wahlgeschichte bis 1912. Oft sind Wahlen Konfessionszellen. Das heißt, protestantische Bereiche, wenn sie ländlich sind, ländlich organisiert, wählen relativ früh Autonomisten, später liberal oder auch, wie ich gesagt habe, frei konservativ. Zum Teil sogar Beamten, Deutschbeamten, Kreisdirektoren. Die Protestanten in der Stadt sind ein besonderes Problem. Erstens mal gibt es einen Unterschied zwischen Lutheranern und Reformierten und dann ist die evangelische Bourgeoisie auf der anderen Seite eine der Hauptträger der Protestler. Das genaue Gegenteil. Und dann sind da eben die Katholiken nicht genau organisiert, mehr in die Individualkandidatur. Ich muss mich korrigieren, es gibt 1874 eine deutsche Partei, die antritt. Und Sie werden sich ja wohl denken können, wer das ist die Sozialdemokratie. Warum ist das so selbstverständlich? Es ist vielleicht deswegen am ehesten nicht verständlich, weil die beiden Führer der Sozialdemokratie, nämlich Bebel und Wilhelm Liebknecht, sich als einzige, vielleicht neben Sonnemann, dem Herausgeber der Frankfurter Zeitung, ganz explizit gegen die Annexion des Reichslandes ausgesprochen haben. Demzufolge also auch nicht assoziiert werden mit dieser Annexion. Bebel tritt in Straßburg-Stadt an und in Rappoltsweiler, ein oberhessischer Bezirk, in dem es Textilarbeiterschaft gibt, und Liebknecht in Hausen. In ihren Wahlprogrammen nehmen sie aber kein Wort zur elsass-lothringischen Sondersituation Stellung. Die Stimmen, die auf sie abgegeben werden in Straßburg-Stadt und Mühlhausen, sind in der Tat marginal. In Rappoltsweiler gibt es in Markirch, einer Textilarbeiterstadt, etwa 10% für Bebel. Ein sozialdemokratisches Bewusstsein ist in Elsass-Lothringen 1874 nicht vorhanden. Aber ein Anfang ist gemacht. Aussagen über Prozente, die ich Ihnen geben werde oder auch nicht, beziehen sich meistens nicht gegenüber der Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen, wie das heute der Fall ist. Da ist es, wird es ja meistens Prozent für die Partei Verhältnis der abgegebenen gültigen Stimmen. Wenn ich Ihnen Zahlen geben werde, dann ist es meistens im Verhältnis zur gesamten wahlberechtigten Bevölkerung. Warum das? Es ist deswegen der Fall, weil für lange Zeit durch diese Einzelkandidaturen in Elsass-Lothringen Gebiete waren, Wahlkreise, in denen nur Alleinkandidaturen vorhanden waren. Das heißt, ein einziger Kandidat steht auf. Es wäre vollkommen ohne Signifikanz, wenn ich Ihnen dann Ergebnisse vortragen würde, die immer 99% betragen würden. Daran sehen Sie ja nichts. Es wird ja nur der eine gewählt und die paar zersplitterten Stimmen bedeuten nichts. Wenn ich Ihnen aber Zahlen gebe, die zu den Wahlberechtigten Bezug nehmen, dann können Sie sehr wohl erkennen, wie die Zustimmung im Verhältnis zur Bevölkerung zu- oder abgenommen hat. Und da können Sie etwa bei der ersten Wahl sehen, bei der die Wahlbeteiligung mit 77% im heutigen Maßstab nicht sehr hoch war, im damaligen Maßstab, insbesondere im Rest des Deutschen Reiches, überaus stark, dass die meisten dieser Einzelkandidaturen, das waren eben vor allem diese katholischen Priester, mit weit über 60% der wahlberechtigten Bevölkerung gewählt wurden. Also doch eine ganz erhebliche Zustimmung erhalten haben. Gewählt wurden am Ende 8 dieser katholischen Kandidaten, also mehr als die Hälfte der elsaß-lothringischen Mandate, davon 7 der Priester, 3 der demokratisch-französischen Protester und elsässischen Protester und 4 der lothringischen Protester. Die Autonomisten, die sich am ehesten für eine Zusammenarbeit innerhalb mit dem Deutschen Reich ausgesprochen haben, gingen leer aus. Aber wiederum ist es sinnvoll, auf regionale Besonderheiten zu gucken. Und da ist dieselbe Tendenz wiederum, dass auf dem flachen Land, im Unterelsass, protestantischen Landgemeinden, der Anteil der Autonomisten am stärksten ist und auch prozentual und absolut der Protestler übersteigt. Der nationale Protest stand gegenüber dem katholisch-konfessionellen Protest klar im Hintergrund. Der katholisch-konfessionelle Protest wendete sich zwar auch gegenüber das Deutsche Reich, aber er wendete sich nicht gegenüber die deutsche Nation, wenn ich mich so ausdrücken will, sondern vor allem gegen das evangelisch-preußisch geprägte Reich. Die wirkliche Stütze des demokratisch-nationalen Protestes war die protestantische Stadtbevölkerung. Die Stütze oder der Anfang einer auf Zusammenarbeit ausgerichteten Bewegung war die evangelische Landbevölkerung. Die gewählten Abgeordneten gehen nach Berlin und wie abgesprochen hinterlegt der Vertreter der Protestler, Deutsch, vor dem Reichstagspräsidenten eine Erklärung, in der er gegen die Annexion Elsaß-Lothringen protestiert. Er versucht zuerst die Erklärung in französischer Sprache an den Mann zu bringen, es wird ihm verweigert. Auch hier gibt es eine Parallele. Nach 1918 gibt es verschiedene elsässische Abgeordnete in der französischen Nationalversammlung, elsässisch und Hochdeutsch reden wollen und auch das wird ihm verwehrt. Die Aussagekraft der Protesterklärung wird abgeschwächt, weil kurz nach dieser Protesterklärung der Bischof von Straßburg auf das Podium steigt und vor dem Deutschen Reichstag erklärt, dass die Elsaß-Lothringer seiner Konfession, also die Katholiken, also die Mehrheit, keineswegs einen nationalen Protest hinterlegen will. Nachdem ich das etwas ausführlich behandelt habe, möchte ich doch jetzt mehr Entwicklung zusammenfassend machen. Man kann ja dann eventuell auf Einzelheiten noch eingehen. Die Protester ziehen aus Berlin ab, lassen sich im Reichstag nicht mehr sehen. Aber die Entwicklung schreitet natürlich voran. Es ist eine allgemeine menschliche Erfahrung, dass die Negation, die fortdauernde Negation einfach nicht standhalten kann auf Dauer, dass sich Dinge weiterentwickeln. Und bei der nächsten Reichstagswahl 1877, wo die Protester immer noch nicht aktiv geworden sind und sich in einem eigentlichen fruchtlosen Zurückziehen auf sich selbst beschränken, wird ihnen das schon zum Vorwurf gemacht. Und 1877 und bei der nächsten Wahl 1871 kommen dann zum ersten Mal Autonomisten in den Reichstag. Es geht stärker hin zugunsten einer Zusammenarbeit mit deutschen Vorstellungen. Das wird unterstützt durch deutsche Vorgaben. Auch das haben wir schon gehört. 1879 wird die Zuständigkeit des Reichskanzlers für Elsaß-Lothringen beendet und es kommt eine Verwaltung nach Straßburg. Der Kampf zwischen Autonomisten und Protestler zieht sich aber weiterhin über die Wahlen 1881 und 1884 bis zu den Wahlen 1887. Der eigentliche Einschnitt ist wiederum das Jahr 1890. Warum? Verschiedene Gründe wurden genannt. Der wichtigste, der auch mir erscheint, den hat ja, glaube ich, die Frau von Arlfing genannt. Das hat zuerst der Wahl erwähnt und das ist meiner Meinung nach immer noch der entscheidende Punkt. 1890 treten zum ersten Mal Wähler in Erscheinung, die durch die deutsche Volksschule und durch eine vollkommen deutsche Erziehung gegangen sind. Die sind zwar noch relativ klein, aber die Jugend und auch die Dynamik, die dahinter steht, ist ein nicht zu unterschätzender Faktor. Zweitens waren die Wahlen von 1887, die vorhergehen, nochmal ein Plebiszit für Frankreich, wie es noch nicht mal 1874 gewesen war, das zusammenhängt mit der Boulanger-Krise in Frankreich. Also dem Wiederaufleben einer Bewegung, in dem Deutschland und Frankreich kurz vor einem Krieg stehen und in dem es so aussieht, als ob es nur um Haaresbreite zu diesem Krieg kommt und in dem der deutsche Druck auf die Elsass-Lothringer von vielen Elsass-Lothringern nicht nur deswegen abgelehnt wird, weil sie gegen Druck generell sowieso überempfindlich sind oder empfindlich, wie man sagt, überempfindlich ist ja schon negativ besetzt, sondern weil man auch fest damit rechnet, wenn es zum Krieg kommt, wird sich diesmal die französische Armee nicht besiegen lassen. Als 1887 es nicht zum Krieg kommt, tritt eine Phase der Ernüchterung ein, die zusammenkommt mit diesem Generationswechsel. Diese Phase der Ernüchterung wird natürlich auch unterstützt politisch durch Vorgaben, die wir auch schon gehört haben, nämlich das Passgesetz, die Visumpflicht, die Abtrennung der Beziehungen, zumindest für eine Weile, die vor 1887 doch noch lange persönlich bestanden haben. Es ist eben nicht mehr so einfach, für jeden Verwandtenbesuch ein Visum zu beantragen und dann 20 Kilometer nach Nancy zu fahren oder auch ein Visum abgelehnt zu bekommen. Protestische Abgeordnete verlassen das Land, entweder freiwillig oder man drängt sie dazu. Also es sind also mehrere Faktoren, die zusammenkommen. Von 1890, das ist eine Reichstagswahl, bis 1903 verstärkt sich dieser Trend, mehr und mehr auf das Reich zuzubewegen. Zwar haben wir noch mehrheitlich individuelle Kandidaten, aber diese individuellen Kandidaten treten mehr dazu über, in ihrem Wahlprogramm, das individuell immer noch verschieden ist, als ersten oder zweiten Satz eine Erklärung einzubauen: Ich erkenne den Frankfurter Friedensvertrag an und stehe auf dem Boden des der deutschen Reichsverfassung oder so ähnlich. Wobei man da nicht das nur auf reine Augenwischerei oder sowas nur vorgeschoben. Das war durchaus auch eine konkrete Entwicklung, die sich da abzeigt. Die Entwicklung geht sogar so stark Richtung Reich, dass, auch das habe ich vorhin gesagt, in Individualkandidaturen zum ersten Mal altdeutsche Beamte gewählt werden. In mehrheitlich elsässisch-ländlichen Gebieten werden altdeutsche Beamte gewählt. Katholiken wählen protestantische deutsche Beamte zu ihren Wahlkreisen. Wobei zu sagen ist, dass keiner dieser Beamten Preuße ist. Das sind alles die Deutsche. Das sind zwar Protestanten, aber entweder Pfälzer, Franken und auch ein nomineller Katholik. In diesem Jahr der Wende, wird zum ersten Mal ein Sozialdemokrat in den Reichstag gewählt. Es ist dies eine Entwicklung, die im Rahmen des Gesamtreiches nicht zu unterschätzen ist. Die Entwicklung der sozialdemokratischen Stimmung im übrigen Reich zeigt ganz deutlich, dass der Schwerpunkt der Sozialdemokratie bei den protestantischen Arbeitern liegt. Im Elsass ist zum ersten Mal mit dem Wahlkreis Mühlhausen der SPD gelungen, eine mehrheitlich katholische Arbeiterschaft für sich zu gewinnen. Zwar zeigt eine genaue Analyse, dass in der Tat protestantische Arbeiter auch in Elsass noch in höherer Zahl die SPD bevorzugen als die Katholiken, aber es ist ein Unikum in der Reichsgeschichte, dass auch Katholiken mehrheitlich SPD wählen. Da ist es, hat das Elsass eine Vorreiterrolle. Warum ist das so? Das sind wiederum verschiedene Faktoren. Zur einen Seite übernimmt die SPD teilweise die Rolle der Protestler. Es ist weniger der nationale Protest, der 1874 noch von Liebknecht und Bebel so betont worden ist. Es ist vielmehr ein aktueller Protest, eine ausgesprochene, die SPD ist zu dieser Zeit eine ausgesprochene Protestpartei in jeder Beziehung. Vor allem natürlich wirtschaftlich für die Arbeiter, aber auch politisch und auch in anderer Beziehung. Sie wird später auch in den Städten des Elsass gewählt. Und auch das ist eine Entwicklung, die meines Erachtens im Reichsgebiet erst sehr viel später stattfindet. Dass also das Bürgertum, das intellektuelle, linksliberale, will ich mal sagen, das ist ja schon nicht mehr linksliberal, linksorientierte Bürgertum Sozialdemokratie wählt. In Städten mit keiner ausgesprochenen Arbeiterschaft, also Straßburg etwa, ist eine Entwicklung, die in Elsass-Lothringen zuerst stattfindet. Und ein sehr wichtiger Gewichtspunkt, warum die SPD früh eindringt, ist natürlich die Tatsache, dass die Katholiken weiterhin sich nicht organisieren. Es sind weiterhin nur individuelle Kandidaturen. Es ist extrem schwierig, oder gerade in den Bereichen, in denen die SPD siegt, keine katholische politische Organisation vorhanden, die die katholischen Arbeiter aufnehmen würde und sie dann gewissermaßen monopolisieren könnte. Das findet erst viel später statt. Aber da, wo es dann passiert, wo die katholische Arbeiterschaft von katholischen Verbänden und von einer katholischen Partei organisiert wird, etwa in Lothringen, das wurde ja auch heute Morgen erwähnt, da war die Frage der SPD, da hat die SPD keine Chance. Da gehen die Stimmen der katholisch organisierten Partei. Seit 1898 werden die Individualkandidaturen immer weniger und es bilden sich neben der SPD, die als feste Konstante im Reichsland bis 1912 bleibt, wo sie dann 4 feste Mandate hat, von 15 andere Parteien. Der Liberalismus, zunächst aus seinen autonomistischen Wurzeln und sehr stark auf die protestantische Bühne begrenzt, in Anhängerschaft und Wählerschaft, in Teilen von Lothringen, die antikonfessionell eingestellt sind, oder auch im Oberelsass gelingt es dem Liberalismus auch in die katholische Landbevölkerung einzudringen. Das gilt insbesondere für die frankophone katholische Landbevölkerung, die gegen die politische Organisation des Katholizismus eingestellt ist, die mehr von den deutschsprachigen Katholiken ausgeht. Aber das sind Randgebiete. An sich ist der Liberalismus die typisch städtische bürgerliche Partei. Protestantischer Charakter und tritt in engen Konkurrenzkampf ein und auch in, das habe ich schon erwähnt, starke Auseinandersetzungen mit der katholisch organisierten Partei, die sich schließlich als Landespartei entwickelt und später dann in die Elsass-Lothringische Zentrumspartei übergeht, wobei die Grenzen der Zusammenarbeit zum Reichsdeutschen Zentrum fließend sind, individuell unterschiedlich und auch regional unterschiedlich. In Lothringen ist die Tendenz, gleich zum Reichszentrum überzugehen, am stärksten. Und sie ist am schwächsten entwickelt im Oberelsass. '03 ist wiederum ein entscheidendes Datum, auch das wurde schon erwähnt, mit der Trennung von Kirche und Staat in Frankreich. Der katholische Klerus oder der Großteil des katholischen Klerus, der seit 1874 zwar in zunehmendem Maßen weniger exponiert gegen das Reich Stellung bezog, wandelt sich. Diese traumatische Erfahrung, dass dieses alte Mutterland des Katholizismus, Frankreich, sich plötzlich gegen die Kirche stellt, persönliche Erfahrung, die elsass-lothringische Priester machen, die nach Frankreich gehen und von der Regierung ausgewiesen werden, die man durchaus dramatisch bezeichnen kann, tragen erheblich dazu bei, dass auch im katholischen Lager eine Wende vollzieht. Auch bei denjenigen, die nicht unbedingt sofort an das Zentrum sich anschließen wollen. Zwar gibt es weitere einzelne Priester, der Name Wetterle ist ja schon gefallen, der Name Delta ist heute auch erwähnt worden, wo das schwierig ist zu sagen. Aber in der Mehrheit wandelt sich die politische Einstellung der katholischen Landbevölkerung und ihrer Vertreter seit 1898 und dann verstärkt seit 1903 von Frankreich weg. 1907 und 1912 ist die Integration in Reichsentwicklung im Wahlbewegung so weit fortgeschritten, dass etwa der Wahlkampf von 1907, die sogenannten Hottentottenwahlen, da ging es um Südwestafrika, auch in zu erheblichem Maß in Elsass-Lothringen berücksichtigt wurden. Und je mehr reichsdeutsche Belange im Wahlkampf wichtiger werden, umso weniger werden partikulare Interessen vertreten. Nach der Verfassungsreform von 1911 wird das ganz deutlich. Zum ersten Mal finden Landtagswahlen statt und eine Organisation, die versucht, erneut den politischen Widerstand, Gedanken von 1874, organisatorisch umzusetzen und vielleicht der Bewegung, der generellen Bewegung der Anpassung gegenzusteuern, der sogenannte Nationalbund, verliert auf ganzer Strecke. Er hält kein einziges Mandat. Der Partikularismus hält sich am längsten im äußersten Westen des Reiches, in den frankophonen Gebieten Lothringens. Dort gibt es einen Abgeordneten, der noch 1911 kein Wort Deutsch versteht und im Reichstag sitzt und nicht weiß, was er sagen kann. 1912 ist fest ein Dreiparteiensystem implantiert. Ein Dreiparteiensystem zwischen Sozialdemokratie, Elsass-Lothringischen Zentrum und Liberalen, zumeist Linksliberalen, stark Linksliberal, das sich dann später in der Weimarer Koalition wiederfindet. Im Reich meine ich. Die politische Situation des Reichslandes 1912 und vor allem dann auch vor 1914 entspricht dem Reichstag, als ob die eine feste Gruppe gewesen seien, die gekennzeichnet war durch eine Ablehnung der Existenz des Deutschen Reiches, insoweit das Reichstag selbst als Lothringen darin eingeschlossen war, sondern dass man im Gegenteil bei, ich müsste hinzufügen, ich habe also das Buch von Herrn Gieriger auch gelesen und er macht das mit einer ganz großen Akribie, die sie bisher nicht vorfindlich war, nicht nur für die Wahlen im Reichsland nicht vorfindlich war, sondern auch für die übrigen, also Reichstagswahlen in den anderen Teilen des Reiches, dass er wirklich diese einzelnen Wahlkreise ganz genau untersucht und auch das Augenmerk auf solche Gesichtspunkte wie die Wahlbeteiligung und wie die Aufstellung von Kandidaten und dergleichen legt, wie man es für größere Gebietseinheiten meines Wissens in der Forschung, Wahlforschung bisher nicht hat. Ich sage das jetzt etwas ungeschützt, weil ich da eine Sekunde überlegen müsste, ob mir vielleicht eine oder andere Arbeit einfällt, aber Sie sehen aus diesem, was ich sage, dass es jedenfalls nicht eine Serie ähnlicher, vergleichbarer Untersuchungen gibt. Also insofern ist es auch hier durchaus in einer, als eine Pionierleistung zu bezeichnen, so die Reichstagswahlen zu analysieren. Herr Hiering dabei zeigen kann, dass im Verlauf dieser Jahre und dann verstärkt ab 1890, um es vorsichtig zu sagen, man sich in Elsass-Lothringen damit abfindet, nun ein Bestandteil des Deutschen Reiches zu sein. Dieses, ich glaube, sich abfinden ist eine für die Mehrheit wohl am ehesten zutreffende Charakterisierung. Es ist nicht freudige Begeisterung, nicht wahr? Ein gutes Wort ist die Situation. Ja, und dann kommt ja die eigentliche Probe, das müssen wir vielleicht dann auch für Trento, Trentino und Trieste, Küstenland, dann auch noch ansehen. Die eigentliche Nagelprobe ist ja dann der Gebiet des Krieges. Das, Herr Biere hat Buch auch dargelegt, dass es für diese Zeit für uns kaum eine Möglichkeit gibt, politische Einstellung der Bevölkerung zu erfassen, als eben die Wahlen. Und dann gibt es so einige wenige Ereignisse, an denen politische Einstellung auch gemessen werden kann, und das ist so ein Ereignis wie der Kriegseintritt. Der ist natürlich dann auch für das Reichsland sehr aussagekräftig und liegt auf der Linie dessen, was diese Reichstagswahlen also von 1903 an zeigen, dass dann, wissen wir auch, 1918, 19 die Bevölkerung des Reichslandes, die sich äußerte, oder die sozusagen in Erscheinung war, mit großem Enthusiasmus den Rückkehr nach Frankreich begrüßte. Aber dies war nicht so sehr ein Ergebnis der Entwicklung zwischen 1890 und 1914, sondern das war ein Ergebnis der Entwicklung von zwischen 1914 und 1918 mit sehr starken Repressionsmaßnahmen im Reichsland. Also dieses, ich wollte nur noch in einigen Wochen noch mal unterstreichen, dass wir hier, glaube ich, doch auch ein wichtiges Ergebnis haben, das den gängigen Vorstellungen nicht ohne weiteres entspricht, wobei diese gängigen Vorstellungen weniger auf Forschung beruhen als auf Propaganda, die ja schon in der Zeit selbst, der Zeit des Weißlandes selbst, von bestimmten Seiten sehr aktiv betrieben worden ist und die natürlich dann auch in den weiteren Jahrzehnten betrieben worden ist. Und wenn man etwas häufig genug wiederholt und dem nicht von Seiten der Wissenschaft massiv entgegengetreten wird durch überzeugende Forschung, dann setzt sich das in den Köpfen fest, gewinnt den Rang eines Faktums, durch häufige Wiederholung wird es zum Faktum und auf diese Weise entstehen Bilder. Und ein solches Bild, meine ich, hat der Miri angekratzt. Das wurde vielleicht als Einleitung zu der Diskussion, aber nicht um irgendwelche Dinge vorwegzunehmen. Darf ich ein Wort melden? Ja, Moment. Ja, zuerst möchte ich eigentlich fragen, für wie das Protestbewegung dargestellt wurde. Ich bin selber nicht so sicher, dass es nur eine konfessionelle Bewegung war. Und dass vielleicht es hat einen großen Anteil von antinational, also Deutschpolitik, als nur dieser, ja, nur antiprotestantisch. Und ich weise mich auf die Reichstagsäußerung von Race hin, die Sie schon, auch schon bemerkt haben. Bei dieser Redung, dieser Äußerung war fast sofort von den ganzen SS-Klerus, von der Lothringischen, weiß ich nicht mehr, aber von den SS-Klerus fast ohne Ausnahme abgelehnt. Sie hat gesagt, das ist auch unsere Meinung gar nicht. Und das war das Anfang eine Zersplitterung zwischen der katholischen Klerus in Elsass-Lothringen. Und deswegen hat Press ganz viele Schwierigkeiten gehabt, um seine eigene Politik sowieso innerhalb der Klerus einzuführen. Und etwas anderes mit dem Protestmovement in Beziehung auf der SPD. Und ich möchte nur als Anmerkung machen, dass als Protestbewegung geht es nur ein bisschen weiter, dass es auch eine Bewegung für Gleichberechtigkeit für die Elsässer. Dass in vielen Hinsichten, sie waren, als die Frau von Artin heute Morgen geäußert hat, sie waren nicht gleich besetzt, berechtigt, Versicherungen und Sozialgesetzen. Es gab Einzelne, die im Bereich der Elsass-Lothringen nicht eingeführt wurden. Genauso wie die Vereinsgesetze, die Preisgesetze. Und alle diese Dinge waren für die Sozialdemokraten ja ganz wichtig. Und in diesen Hinsicht spielte sie auch eine sehr wichtige Rolle, dass man als eine Integrationspolitik, also Integrationsfaktor, nicht so einfach einsehen könnte. Ja, bitteschön. Ja, teilweise ist das natürlich das, was ich gesagt habe, vielleicht ist das nicht genau rübergekommen. Natürlich ist es nicht eine rein konfessionelle Protestbewegung gewesen, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, im Vergleich und zur Betonung zur früheren Literatur, wo die konfessionelle Protestbewegung überhaupt nicht mal erwähnt wurde, wenn überhaupt dann noch einen halben Satz, ist die Bedeutung dieses konfessionellen Protests sehr viel höher anzusetzen. Vielleicht sogar, also gerade für die katholischen Abgeordneten, höher als der politische Protest. Ich habe auch erwähnt, dass das im Individualfall verschieden ist, dass bei dem einen mehr das eine, bei dem anderen mehr das andere zählt. Man kann da, das ist eine der gängigen Sachen, das möchte ich auch betonen, zum Fall der Elsass-Lothringen und wahrscheinlich auch Trento. Dieses Absolutheitsdenken, Schwarz-Weiß-Malerei, das kann man nicht machen. Das ist historisch vollkommen unmöglich. Es gab immer mehrere Komponenten. Natürlich entwickelt sich es mehrheitlich dann so und mehrheitlich so, aber immer gibt es auch Entwicklungen, die dagegen sprechen. Das haben Sie erwähnt und ich hoffe, dass ich das auch erwähnt habe. Was jetzt den konkreten Fall mit Ress angeht, man hat ja, das habe ich ja in meiner Arbeit geschrieben, man hat ewig lange spekuliert, warum das so war. Eines ist nicht richtig, was Sie sagen. Die Vorstellung, die Ress zum Ausdruck gebracht hat, dass nämlich das katholische Elsass-Lothringen den Friedensvertrag spekuliert, diese Aussage fiel schon vorher unter den katholischen Abgeordneten, als sie untereinander waren. Bevor sie im Reichstag waren, da gab es eine Zusammenkunft, da wurde klar darüber geredet. Es war nicht bekannt, dass der Bischof plötzlich den Protest, mit dem sie ja offiziell im Wahlbündnis waren, dermaßen desavouiert. Aber die Idee, dass der katholische Protest sich eben nicht mit diesen demokratischen Nationalen so einfach gleichstellen lässt, die war auch bei anderen Priestern vorher klar so ausgedrückt, auch teilweise auch nachher. Dass der öffentliche Druck der veröffentlichten Meinung und vor allem auch der Bourgeoisie dann eingewirkt hat, das ist richtig. Es ist auch richtig, dass Stress Schwierigkeiten mit den Diözesanpriestern bekam. Man muss dann aber auch die Entwicklung wieder weitersehen. Derselbe Mann, derselbe Priester, der den Protest an Ress weitergeleitet hat, Delsor, der hat nur wenige Jahre später, und das habe ich erwähnt, als die in Frankreich der Laizismus sich durchsetzt, einen Leitartikel geschrieben. Also der Mann, der eigentlich dafür stand, am ehesten noch für diese nationale, für diesen nationalen Protest, in dem hieß es, wenn ich zitieren darf, zum Kaisergeburtstag: Wir flehen zum Himmel, der liebe Gott möge ihm, das heißt dem deutschen Kaiser, und sein Haus uns noch lange erhalten. Das ist eine völlige Wendung. Man kann dies nicht so absolut sehen. Habe ich damit Ihre Frage beantwortet? Ja, der Ole Wälder. Aber ja, ich meine, das ist schon klar, dass man so schwarz-weiß nicht unterhalten kann. Zum Beispiel, wenn man über den Liberalismus sprechen möchte, dann zum Beispiel den Colmar-Gegen, gab es häufig den Fall zwischen ja, ungefähr 1902, 1903, glaube ich, bis 1911, 1912, wo die beiden zusammengearbeitet haben. Der Blumenthal mit Wettli, glaube ich. Sie haben ja so eine Zusammenwirkung eingeführt. Und das war auch der Fall in Straßburg. Teilweise gegen die SPD. Das macht im Spiegel der große Deutschlands politische Situation war genauso ähnlich. Dazu muss man also erster Fall, Colmar. Die Zusammenarbeit zwischen Blumenthal muss man den anderen bitte erklären. Blumenthal war der Vorsitzende einer der ersten liberalen elsässischen Landespartei, ein wichtiger Mann, auch teilweise Reichstagsabgeordneter der liberalen Bewegung im Elsass. Das stammt aus Colmar, aus der Linken. Colmar Wetterle ist der bereits erwähnte Presse-AB, der sich am profiliertesten in der jungen Generation gegen die Annäherung an Deutschland gewandt hat. Es ist richtig, dass es vor 1898 eine gemeinsame Bewegung, gemeinsame Gruppe gab, in der Wetterle und Blumenthal zusammen waren. Aber, und das ist das Entscheidende, gerade weil diese Priester mit den protestantischen Liberalen zusammengearbeitet hat, hat man ihm, als er zum ersten Mal zum Reichstag aufgestellt wurde, 1898, von katholischen Priestern des Wahlkreises so lange in die Mangel genommen, bis er schriftlich erklärt hat, dass er in Zukunft solche Äußerungen und Zusammenarbeit mit den Liberalen doch bitte unterlassen würde, sonst würde er nicht mehr unterstützt. Das ist das Entscheidende. Das Zweite, Liberalismus in Straßburg, also der Stadt Straßburg und Zusammenarbeit mit den Katholiken. Straßburg ist natürlich ein Sonderfall. Hauptstadt, relativ große Anzahl von Beamten, auch eingewanderten Beamten, gemischt konfessionell, stark durchmischt in Beziehung auf Identitäten bei weitem nicht so ausgeprägt. Es gibt eine katholische, eine starke Bewegung, die plus Anschluss an das Reichszentrum ist in Straßburg. Und die katholische politische Organisation in Straßburg-Stadt, ist es relativ früh klar, dass sie nie in Straßburg die Mehrheit erringen wird. sie kann ihren Kandidaten nicht durchsetzen. Was sie machen kann, ist, sie kann in den Stichwahlen, die sehr häufig stattfinden und ab einer bestimmten Zeit, in den 90er Jahren, vermehrt zwischen Sozialdemokratie und Liberalismus, die streiten sich um Straßburg, da kann sie Entscheidungen treffen. Und da versucht der politische Katholizismus zum einen seine Forderung bei der Sozialdemokratie durchzusetzen. Und Wahlabsprachen gibt es mit der Sozialdemokratie, es gibt aber auch Wahlabsprachen mit dem Liberalismus, das ändert sich. Aber das ist nicht, dass der Katholizismus hier die generelle Frontstellung gegen den Liberalismus aufgeben würde. Es ist eine Notwendigkeit, dass der politische Katholizismus in Straßburg statt marginal ist. Ja, ich glaube, wir sollten das beachten, was Herr Hiri so nebenbei gerade vorher gesagt hat, dass es natürlich in einer Stunde über ein solches breites Thema zu sprechen, nicht jede feine Zitellierung ermöglicht. Dass es aber eben darauf ankommt, die große Linie, wenn man so will, die Kurve, die Generalkurve zu zeichnen und dass es dann natürlich immer einige Punkte gibt, wo die Dinge anders sich gestalten, die also Abweichungen von dieser Generalkurve sind, ohne dass deshalb die Realität einer solchen Generalentwicklung dadurch in Frage gestellt wird. Das sind eben, es gibt immer in der historischen Wirklichkeit Dinge, die nicht im Trend liegen, sondern gegen den Trend einige Zeit dauern und dann stellen sie heraus, werden sie so stark, dass sie selbst fremdbestimmend sind oder gehen sie wieder unter. Also insoweit ist das natürlich bei jeder Diskussion, zumal bei einer Diskussion, wo wie viele 15 Wahlkreise in wie viel Wahlen haben stattgefunden. Also 77, 78, also sind jedenfalls, und das alles multipliziert mit 15, dann können Sie sehen, wie viele Wahlkreise insgesamt zu untersuchen sind, auf wie viele Fälle hin, dass dann in dem einen oder anderen Fall das natürlich nicht sich in den Trend fügt, ist klar. Also insoweit glaube ich, ist es sozusagen auch gut interessant, sich mal zu fragen, ob dieses nun zutreffend ist mit 1890 als ein wesentlicher Einschnitt, der sich in den verschiedensten Bereichen feststellen lässt oder ob das vielleicht nicht so sicher ist. Das könnte ich mir vorstellen, wären also auch Punkte, ohne dass ich dies jetzt, ich könnte zu allen selbstverständlich alles fragen, nur, dass wir also vielleicht versuchen, etwas auf die Generallinie, also auf die generelle Entwicklungshauptlinie uns zu konzentrieren. Ja. Ja. Bloß eine Frage, und zwar wurden die Ergebnisse unter der Trend oder bei den verschiedenen Trends, die Sie auch für die Reichsratswahlen geschildert haben, auch von Landtagswahlen und Gemeindewahlen bestätigt oder geht die sozusagen lokale Politik in eine andere Richtung? Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Ja, das ist in der Tat sehr interessant. Ich habe ja eine Landtagswahl erwähnt und zwar deswegen, weil es nur eine gibt. Der Vorgänger des Landtages, der sich 1911 konstituiert nach erheblichen Geburtswehen, der ist als elektronischer Landesausschuss, wird er nur indirekt gewählt. Da sind also Wahlen nicht aussagekräftig. Und bei den Landtagswahlen habe ich ja gezeigt, dass sich da der Trend eben sehr stark bestätigt mit der Niederlage des Nationalbundes, der sich ein Jahr, im nächsten Jahr, ein paar Monate später bei den Reichstagswahlen nochmal verstärkt durchsetzt. Also der letzte Versuch, diese Entwicklung durch eine neue parteipolitische Schöpfung aufzuhalten, misslingt. Er misslingt in den Landtagswahlen und er misslingt in den Reichstagswahlen. Diese Etablierung des Drei-Parteien-Systems zeigt sich bei den Landtagswahlen genauso wie bei den Reichstagswahlen mit der Variante, die ich erwähnt habe, im äußersten Westen in Lothringen besteht weiterhin bis zum Ende so ein lothringisches Sonderpartei, kann man fast nicht sagen, aber ein Sonderbündnis regionaler Art, das wohl aber auch nicht mehr viel länger weiter gedauert hätte. Das drängt das Zentrum mit Macht ein. Was die Gemeinderatswahlen betrifft, da wäre es natürlich sehr schön, wenn da eine eigene Arbeit irgendwann mal entstehen würde, weil die hochinteressant sind. Ich kann da auch nicht so viel sagen. Ich habe die Gemeinderatswahlen nur insoweit verfolgt, also entweder inzwischen den Reichstagswahlen liefen oder gewisse Trends sich bestätigen, wie Herr Kolb sagte, oder eben auch nicht. Und da gibt es gewisse Trends, die sich bei Gemeinderatswahlen abzeigen, zum Beispiel der Trend zur Wende 1890. Und da muss ich wieder auf Herrn Kolb zurückkommen. 1890 hat zuerst der Wahl als Trendwende anerkannt, weniger im parteipolitischen Bereich als mit dieser Sache mit der veränderten Generation. Ich habe dann 1890 als klaren Trendwende im parteipolitischen Rahmen, weil zufällig 1890 eine Reichstagswahl stattfindet, kann man das klar sehen. Und es hat mich eigentlich sehr gefreut, wie es immer einen natürlich mehr freut, wenn seine eigenen Theorien bestätigt werden, als wenn sie es nicht. Als ich Frau Altin hörte oder wer war es auch immer, der gesagt hat, auch in anderen Bereichen kann man 1890 als Stichdatum nehmen. Das heißt nicht, dass vielleicht die Trendwende schon in Gemeinderatswahlen, zum Beispiel 1889, finden in Metz und Straßburg statt. Da lässt sich der Trend schon 1889 in Gemeinderatswahlen sehen, dass er hinweg zu, mehr zur Integration geht. Und es gibt noch eine Gemeinderatswahl, die möchte ich erwähnen, die mir wichtig erscheint, nämlich die letzte Wahl vor dem Krieg überhaupt, war eine Gemeinderatswahl 1914, unmittelbar vor dem Krieg. Und da verstärkt sich der Trend dermaßen, dass ein Rechtsruck stattfindet, ein Rechtsruck im nationaldeutschen Sinne. Wir haben zum ersten Mal in größerem Maße auch in kleineren elsass-lothringischen Gemeinden Mandate für die, sage ich mal, liberalste Rechtspartei, nämlich die Deutsche Reichspartei, die sich dann auch ganz am Ende selbst in Elsass-Lothring organisiert. Ich erkläre das so nicht unbedingt als eine Trendwende im Sinne, dass auch jetzt Elsass-Lothringen plötzlich konservativ wird, ganz und gar nicht, sondern eher die Gewitterwolken dieses Heraufbrechens Krieges oder zumindest der Krise, die lagen zur Zeit der Gemeinderatswahlen über dem Land. Das Land war äußerst sensibel. Schon bei der Wann war es genau? Ich glaube, es war ein oder zwei Monate vor. Ich müsste nachgucken. Im Mai. Im Mai, gut. Also das, ja, das hat sich, es hat sich ja, da haben sich Gewitterwolken herangezogen. Sicherlich war die Krise, die aktuelle Krise war nicht da, aber das Anfang Jahr 1914, da müsste man, wenn jemand dann doch endlich mal über den Ersten Weltkrieg und die Veränderungen, die Sie angedeutet haben, arbeiten, ich glaube, dann lässt sich das nachvollziehen. Das ist auch mit der Marokko-Krise 2 Jahre vorher. Was ich sagen wollte, in diesem Klima, das zumindest angespannt ist, der Nationalbund hat unterlegen, aber seine Bemühungen überhaupt nicht eingestellt. Es gibt eine aktive kulturelle französische Propaganda in Vereinen und Assoziationen, die auch finanziell von Frankreich unterstützt wird. Und da gibt es eben eine finanzielle Unterstützung, nicht in der Schulpolitik, aber in diesen privaten Vereinigungen, die sehr aktiv ist, auch nach der Niederlage nicht nachlässt. Und in dieser Situation, glaube ich, entscheiden sich viele Elsass-Lothringer deswegen für eine trotz allem liberale Rechtspartei, mehr als früher, um damit zu dokumentieren, dass sie im Gegensatz zu 1887, wo man praktisch ja den Krieg gewählt hat in der damaligen Vorstellung, bewusst, auch auf Kosten eines Krieges wollen wir zurück nach Frankreich, 1914 den Krieg nicht haben wollen. Und das ist nicht klarer deutlich, nicht klarer möglich, als eine Rechtspartei zu wählen. Das ist meine Interpretation, das muss sicherlich abgeschützt werden. Das würde ich auch eventuell zurücknehmen, wenn mir jemand andere Interpretationsmuster nahelegt. Aber ich glaube, das ist eine mögliche Interpretation. Und was den Krieg anbetrifft, das hat Frau von Altin erwähnt, Herr Kolb hat darauf hingewiesen, der plötzliche Umschwung, der preußische Stechschritt, der reinkommt, die Bajonette, die konkreten politischen Maßnahmen, die eintreten, haben eine Umwälzung erreicht. Aber es ist nicht nur das, warum 1918 augenscheinlich diese Jubelszenen für Frankreich stattfinden. Was sich im Oktober, November 1918 abspielt, bedarf einer eigenständigen Untersuchung. Ich kann nur so viel sagen. Ich habe Akten gesehen, diese Jubelszenen, die sich abspielen, sind ja beschrieben und auch dokumentiert für die größeren Städte des Landes. Aus den weiten Bereichen der Landbevölkerung, da fehlen jede Aussagen. Und es gibt Akten, bisher unbearbeitet, weil das ja auch, diese Sachen sind ja auch trotz allem, das liegt jetzt 80 Jahre zurück, immer noch auch noch politisch eine gewisse Sensibilität. Es gibt aber Akten, die klar nachweisen, dass es aktiven, ich sage, betone das, aktiven Widerstand der Zivilbevölkerung gegen den Einmarsch der Franzosen zumindest in einigen Teilen der ländlichen, in einigen Teilen des ländlichen Bereichs gegeben hat. Also dass diese generelle Sicht der jubelnden LS-Lothringern auch nur ein Teil der Wahrheit ist. Ich sagte, was in der Scheidung getreten ist. Ja, ja. Die dunkelten, das sieht man nicht, ja, Herr Fisch. Ja, ich will können wir Ihnen vielleicht diese geben? Ich will bei dem Punkt der Gemeindewahlen vielleicht noch mal ein bisschen nachhaken. Wenn man nach Nonkonformität sucht, wie Sie das Ganze am Anfang Ihres Vortrages getan haben, oder wenn man einfach nach Besonderheiten des Landes im innerdeutschen oder dann später im innerfranzösischen Vergleich sucht, dann fällt einem bei den Wahlen auf, dass zu den Wahlen ja noch etwas Zweites gehört. Diejenigen, die gewählt werden, der Übergang von der Personenwahl zur Parteienwahl und die Ausbildung eines Parteiensystems. Es ist als Besonderheit erstmal festzuhalten, dass gegen Ende der deutschen Zeit im Reichsland ein Parteiensystem so mehr oder weniger nach deutschem Muster, zumindest im Elsass, existierte, also mit SPD auf der Linken, mit dem politischen Katholizismus und mit irgendwelchen vage definierten und gerade im Elsass relativ zersplitterten liberalen Gruppen. Das ist kein Zufall, sondern das hat jetzt noch seinen Grund in einem merkwürdigen Paradox, so wie ich das sehe, dass nämlich Elsass-Lothringen im gesamten deutschen Vergleich das liberalste Gemeindewahlrecht hatte. In allen übrigen deutschen Ländern, inklusive der hochgerühmten freien Hansestädte der Stadtrepubliken, gab es ein Hausbesitzerwahlrecht, ein klassisch bourgeoises Wahlrecht, das die Reichen bevorzugt hat, entweder weil sie Hausbesitzer waren oder weil es einen Wahlzensus gab. Im Elsass hat die deutsche Verwaltung nach 1870 ein Gemeindewahlrecht beibehalten, das stark französisch beeinflusst war, relativ stark das allgemeine Wahlrecht durchsetzte, mit gewissen Einschränkungen, und hat das auch nach 1895 beibehalten, sodass wir im Elsass den Sonderfall haben, dass fast die gesamte zum Reichstag wahlberechtigte Bevölkerung auch bei den Gemeindewahlen wahlberechtigt war. Das führt wieder dazu, dass die elsässischen Städte, die elsässischen Großstädte, sehr früh eine sehr starke Vertretung der SPD im Gemeinderat hatten. Also sowohl Mühlhausen als auch vor allem Straßburg. Das heißt, die Chance für eine Partei wie die SPD, für eine Arbeiterpartei in einer Stadt wie Straßburg, die fast keine Industrie hat, kam über die Kommunalpolitik. Und über die Kommunalpolitik konnten die einheimischen elsässischen Sozialisten an Ansehen gewinnen und dieses Ansehen dann auch wieder umsetzen in der Landespolitik und in der Reichspolitik. Das heißt, dieses Gemeindewahlrecht war in gewisser Weise ein Hebel, der die SPD auch in diesem katholischen Land Elsass, Lothringen, in eine vordere Position brachte, also ein französisches Erbe, das französische Wahlrecht, hilft dazu, in einem katholischen Land eine linke Partei zu etablieren. Und dann das nächste Paradox, nach 1918 bleibt im Elsass dieses deutsche Parteiensystem erhalten, das von dem Parteiensystem der französischen Dritten Republik relativ stark unterschieden ist. Das ist im Jahr 1919 noch nicht deutlich sichtbar, weil es da diese merkwürdigen Wahlen mit dem Bloc National gibt. Aber 1924, als auch die Militärherrschaft und die Unterdrückung durch Pressezensur im Vorwahlkampf keine Rolle mehr spielt, ist das deutsche Parteienschema wieder da und lebt im Grunde bis in die späten 30er Jahre fort. Erst nach dem Nationalsozialismus, nach dem Zweiten Weltkrieg, zerfällt dieses Muster dann. Also hier haben wir so Nonkonformitäten und Abweichungen von Normalbildern der verschiedensten Art, die so aus dem Zusammenhang deutlich werden. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Das war, glaube ich, ganz interessant. Man sollte dazu im selben Zusammenhang fast in einem Wort natürlich auch sagen, dass Elsass-Lothringen das liberalste Landtagswahlrecht hatte. Also auch da, so, und das aus eigener Arbeit, also ohne französische Tradition. Das späteste Landtagswahlrecht aller deutschen Länder, 1911 im Rahmen der Verfassungsreform, und noch liberaler als das Reichstagswahlrecht. Und das dazu auch beigetragen hat. Auch noch ein paar Anmerkungen zur SPD, was hier gefallen ist. Ich glaube, die SPD ist ein besonders interessanter Fall. Das trifft sicherlich zu, was Herr Fisch gesagt hat, aber ich möchte noch ein paar Anmerkungen machen zur Sozialdemokratie im Reichsland. Es gibt auch noch andere Faktoren, die die Wählbarkeit der Sozialdemokratie gefördert haben. Da ist zum einen bereits erwähnte Nichtorganisation der Katholiken im oberelsässischen Bereich. Zum anderen die Lücke, in die die Sozialdemokratie springt nach den Auflösungserscheinungen der Protestler. Da ist aber auch zum anderen, und das ist wiederum ein Paradox, wenn Sie das erwähnen, die Tatsache, dass altdeutsche Bevölkerungskreise die SPD wählen als eine betont reichsdeutsche Partei, die eine Entwicklung vorantreibt oder in ihrer Sicht eine Entwicklung vorantreibt, die mehr in Richtung Integration gesamtdeutscher Verhältnisse geht und damit im Widerspruch steht zu einer partikularen Sonderentwicklung. Die Sozialdemokratie war die erste reichsdeutsche Partei, die sich etabliert hat, aber es ist nicht nur diese Tatsache, dass historisch als erste da steht, sondern es sind auch konkrete Wahlergebnisse und Wahlereignisse, wo die Sozialdemokratie die einzig aussichtsreiche Partei war, die gegen partikulare Parteien oder Gruppen sich hat durchsetzen können. Das zeigt sich besonders eben 1912 und auch 1911 bei den Landtagswahlen. Und da wird das ganz explizit, dass eben aus diesen Gründen die Integration befürwortenden Sicht Leute, die sonst eigentlich aus dem extrem konservativen Lager kommen, auch ganz öffentlich erklären, dass sie dann eher für die Sozialdemokratie stimmen, um die nationalbündnerischen Kreise die Niederlage zuzuführen und das dann auch dazu führt, dass eben Kolmar und Metz 1912 dann sozialdemokratisch besetzt sind. Sie haben Lothringen etwas ausgeklammert. Lothringen ist natürlich wieder der Spezialfall, wo dieses Drei-Parteien-System aber auch kurz vor Beginn des Krieges in vielen Gemeinden sich durchsetzt. Vor allem im Bereich Metz, weniger in den Bereichen der katholischen ländlichen deutschsprachigen Bevölkerung. Aber in dem Bereich Metz tritt auch das Drei-Parteien-System in Erscheinung. Ja, weitere Wortmeldungen? Ja. Ich habe eine Frage, hat sich denn die jüdische Bevölkerung, wie hat sich denn die jüdische Bevölkerung im Wahlverhalten verhalten? Erste Frage und zweite Frage, kann man nicht etwas grob gesprochen unterscheiden zwischen einem lothringischen Partikularismus und einem elsässischen Regionalismus? Und wie kommt es, dass sich in Lothringen diese Sonderform entwickelt mit dem Block Loran? Zur ersten Frage, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Die jüdische Bevölkerung in Reichsland Elsass-Lothringen ist relativ stark. Nur in Hamburg und in Hessen gibt es im Deutschen Reich mehr Juden als in Elsass-Lothringen. Heute Morgen wurde ja schon mal der Antisemitismus erwähnt. Es gibt einen originär elsässischen und originär lothringischen Antisemitismus, zum Teil, der also mit einem importierten deutschen Antisemitismus, also meine jetzt reichsdeutschen Antisemitismus, nichts zu tun hat, sondern hausgemacht ist und der sich auch in Wahlen verschiedentlich in extremen Formen äußert. Unter anderem gibt es Kandidaturen der Antisemiten, die sind zwar nicht erfolgreich, aber die Begleitungsstimme sind nicht sehr erfreulich. Also Rassismus in übelster Form findet da statt. die Juden selbst, es ist äußerst schwierig, Aussagen über jüdische Sorgenverhalten zu machen. Um das zu tun, müssen sie entweder Wählerlisten so analysieren, dass sie davon ausgehen, dass jüdische Namen explizit dann auch mit Juden symbolisiert werden können. Das ist teilweise möglich, vor allem in Bereichen, wo eine starke jüdische Landbevölkerung vorhanden ist und wo es auch Wählerlisten gibt. Aber selbst dann ist eine konkrete Aussage über jüdisches, will man sagen, eine generalisierte Aussage. Die jüdische Bevölkerung hätte mehr die oder jene Partei gewählt, nicht möglich. Ich habe versucht, da Aussagen darüber zu finden. Das ist eigentlich von Fall zu Fall verschieden. Man kann eigentlich nur das sagen, was als Binsenwahrheit für das Deutsche Reich, die man auch gilt, dass wenn überhaupt Juden verstärkt liberal gewählt haben. Die zweite Frage mit dem Lothringer Block. Die Entwicklung entsteht natürlich dadurch, dass diese starke Frankophonie in Lothringen besteht. Das erklärt diesen Sonderpartikularismus. Der ist aber auch im Abnehmen, das möchte ich betonen. Der ist 1912 und zumal 1914 nicht mehr so stark. Man kann es auch daran sehen, dass im Elsass-Lothringischen Landtag, wo ja auch eine Gruppe der Lothringer besteht, die Lothringer isoliert werden. Die Zusammenarbeit geschieht zwischen den Fraktionen der Zentrumspartei und der Sozialdemokraten, teilweise auch der Liberalen. Und ganz am Ende, als es dann schließlich eine reine elsass-lothringische Regierung gibt, sind die Lothringer so gut wie ausgeschlossen. Die werden einfach nicht mit einbezogen. Ob man sagen kann, dass es einen lothringischen Partikularismus und einen elsässischen Regionalismus gegeben hat, da möchte ich mich nicht so festlegen. Der lothringische Partikularismus ist ja auch nicht ein gesamtlothringischer. Das umfasst eigentlich nur die Kreise Saarburg, Château, Salins. Da ist er recht stark. Sagemünd-Forbach hat, würde ich sagen, noch viel mehr als alle unterelsischen Wahlkreise eine Hinwendung zugunsten des Deutschen Reiches. Das zeigt in dem starken Auftreten der Zentrumspartei, gerade auch in den Fällen, wo einheimische Bewegungen versuchen, Gegenkandidaten aus dem katholischen Lager aufzustellen, die eben bewusst nicht Zentrum sind und sich das Zentrum durchsetzt. Es gibt ja auch den Katholikentag im Metz, der wirkt entscheidend in Richtung auf eine Wendung des Zentrums. Ja, ist vielleicht unter den jetzt als Lothringen-Experten jemand, der noch etwas ergänzen kann über das jüdische Wahlverhalten? Herr Fisch. Zu den Eine Möglichkeit, an das jüdische Wahlverhalten heranzukommen, wäre möglicherweise, wenn sich da was findet, der indirekte Weg über die Wahlbeeinflussung. Und das, was ich dazu beitragen kann, ist das Beispiel der französischen Wahlen von 1928. Das sind die Wahlen, die im Zeichen des Konflikts um die Autonomiebewegung stehen, um die Bewegung für die Heimatrechte, die aus der Pariser Sicht eine Bewegung zum Anschluss an Deutschland ist. Und da schickt Poincaré selbst einen Vertrauensmann aus der jüdischen Gemeinde in Paris auf Wahlwerbetour durch sämtliche jüdischen Gemeinden des Elsass. Der wird vom Präfekten empfangen, bekommt dort seine Adressenliste mit Anlaufstellen und geht dann von jüdischer Gemeinde zu jüdischer Gemeinde und sorgt dafür, dass in den Gemeindeblättern oder in den informellen Abkündigungen in der Synagoge darauf hingewiesen wird, dass am nächsten Sonntag doch ja richtig gewählt werden soll. Das heißt, aus der Perspektive von Poincaré, aus der Perspektive von Frankreich, sind die jüdischen Wähler ganz klar französisch-nationale Wähler. Was auch klar ist, wenn man so das Jubiläum vor einem Jahr in Erinnerung hat, als daran erinnert wurde, dass die französische Revolution es war, die als erste den Juden das Bürgerrecht verschaffte und die Juden in Frankreich, das waren die elsässischen Juden, auch damals schon. Und von daher ist also eine ganz starke emotionale Bindung der Juden an Frankreich und an die Republik vor allem als eine Konstante zu sehen. Und die interessante Frage wäre jetzt, ob in der deutschen Zeit die Juden in irgendeiner Weise von Paris aus zum Beispiel als eine mögliche fünfte Kolonne angesehen wurden, ob es da Einflussversuche gab oder ähnliches. Da ist mir nichts bekannt geworden, da ist mir auch aus den Akten der politischen Polizei nichts bekannt geworden, aber die deutsche politische Polizei war nicht besonders effektiv in den pro-französischen Kreisen. Also das sagt nicht sehr viel, wenn die nichts weiß. Aber das wäre so ein möglicher Weg, auf Umwegen an das Wahlverhalten der Juden heranzukommen. Aber müssen wir nicht beachten, dass sich zwischen 1871 und 1928 eben eine extrem starke Umschichtung bei dem jüdischen Bevölkerungsteil vollzogen hat, die es etwas waghalsig macht, überhaupt von den Juden zu sprechen, nämlich also eine Umschichtung von einem ja dominierend Landjudentum der Zeit nach 1870 zu einem wahrscheinlich 1928 zu, ich will jetzt keine Prozentzahl wagen, aber jedenfalls ganz überwiegend städtischen Judentum, vor allem Straßburg. Sodass also möglicherweise also mit dem Weggang vom Land in die Stadt ja, können sich ja auch politische Einstellungen verändern, weil ja meistens damit auch eine wenig, ich meine auf dem Land wurde Handel getrieben, aber es ist eine ganz andere Art von Handel, die auf dem Land getrieben worden ist, unter ganz anderen Bedingungen auch, als dann in der Stadt, also eine Veränderung der beruflichen Tätigkeit zu vollziehen, sodass also von dort her, würde ich sagen, sehr schwierig ist und problematisch Rückschlüsse zu ziehen. Ich meine, vielleicht könnte fast etwas weiterführen, Herr Hiel hat in seinem Buch ja eine Reihe von Gemeinden ermittelt, kleinen Gemeinden, die einen ganz hohen Prozentsatz an jüdischer Bevölkerung hatten. Und für diese Gemeinden kann man ja etwas aussagen über das Wahlverhalten in den 70er, 80er, 90er Jahren. Und wenn also in einer Gemeinde 40-50% jüdische Wähler sind und die Wahlergebnisse entsprechend ausfallen, dann wäre es ein großes Merkwürdigkeit, wenn also sozusagen die Juden geschlossen, also alle eine gewählt hätten, sondern da kann man dann tatsächlich also von einer gewissen Wahrscheinlichkeit rechnen, dass dort der Mehrheitstrend auch im Wesentlichen von den jüdischen Wählern gestützt wird. Das wollte ich nur, auf diesen Sachverhalt aufmerksam machen, der glaube ich viel einschneidender ist beim jüdischen Bevölkerungsteil als beim nichtjüdischen, dass also eben fast der weitaus größte Teil eben zum städtischen Judentum wird. Das kann man von der allgemeinen Bevölkerung des Elsass und Lothringens nicht sagen, nicht mehr, dass der weitaus größte Teil der ländlichen Bevölkerung in die Städte auswandert. Ja, Herr Steinhoff. Ja, aber die Auswanderung in den Staaten war, ich würde sagen, zwischen den 70er und 80er Jahren schon in der Tat vorbei. Ich meine, dass es war meistens in den 50er und 60er Jahren, dass die große Auswanderung aus dem Land in der Stadt gegangen ist. Und deswegen, ich habe die... Lesen Sie die Zahlen bei Ihnen? Ja, aber das ist eine ganz andere Sache. Wenn man von Prozentsatz spricht, dann ist es wichtig zu sagen, wie viele Juden da sind. Weil, ja, 25% von 800 Leute ist ziemlich, ja, von Prozentsatz aus ziemlich groß. Aber im allgemeinen Bedeutung ist es ziemlich gering. Man muss immer einen Punkt an die Einwohnerzahl hinweisen. Aber als allgemeine bibliografische Hinweise, ich glaube, ich muss sagen, dass das Beste ist das Buch von Vicky Cowan. Die hat genau mit dieser, nicht mit der Wahltätigkeit, aber die allgemeine jüdische Bürgertum befasst und wie die bürgerliche Gerechtigkeit betrachtet haben. Und das wurde, ich glaube, vor 5-7 Jahren erschienen. Ja, wenn ich dazu noch was sagen darf, vielleicht zum letzten. Es gibt ja manchmal Sachen, die sind so vielleicht nicht ganz, wie man das erwartet. Und was die Vicky Cowan betrifft, die hat ja viel später nach mir ihr Buch veröffentlicht und dann einige Dinge zu finden, die bei mir stehen, ohne dass ich ein einziges Mal erwähnt werde. Auch noch im Literaturverzeichnis, das ist so eine ganz besondere Sache, aber das nur nebenbei. Ich habe natürlich, wie Herr Kolm angibt, auch immer die absoluten Zahlen erwähnt bei diesen jüdischen Gemeinden. Und da lässt sich eben klar in den 70er Jahren diese Landflucht absehen und vor allem auch die Emigration nach Amerika, die sich weniger gut statistisch nachweisen lässt, was ja ganz offensichtlich ist. Aber sicherlich gibt es auch, und ich nehme, darauf hat der Fisch angespielt, auch noch in der Zwischenkriegszeit Landgemeinden überdurchschnittlich jüdischen Prozentsatz, gerade in der Gegend von Straßburg-Land zum Beispiel. Und da war der Hinweis ganz interessant. Ich möchte also noch ein bisschen ausholen mit dem jüdischen Verhalten. Die meisten jüdische Gemeinden heißt also, wie Herr Kolb erwähnt hat, im überdurchschnittlichen Prozentsatz, wo man also durchaus was sehen kann, liegen im katholischen Umfeld. Nicht alle, aber die meisten. Das heißt, dass sie immer bei einer Wahl beteiligt und aufgerufen sind und katholische Kandidaten kandidieren. Und das lässt sich auch ganz klar feststellen. Katholische Kandidaten, die ja gerade so prononciert katholisch sind, die werden von den Juden nicht mitgetragen. Dann wird entweder der Liberale gewählt oder der Sozialdemokrat oder in vielen Fällen, wo es ein Alleinkandidat ist, wird überhaupt nicht gewählt. Sehr oft wird überhaupt nicht gewählt. Das ist Wahlenthaltung, die geübt wird von der jüdischen Bevölkerung. Es gibt, um nochmal auf Herrn Fisch zurückzukommen, schon Dinge aus Frankreich, die auch in der Reisenlandzeit mitspielen. Aber ich würde das nicht so eindeutig sehen. Also es gibt sicherlich keinen einzigen Beweis, und da würde ich auch nicht sagen, dass da die mangelnde politische, die Effektivität der politischen deutschen Polizei ist. Kein einziger Beweis dafür, dass also die Juden im Reisenland im Sinne dessen, was sie 1928 nachweisen können, irgendwie aktiviert worden wären. Aber es gibt verschiedene Namen. Prominente Juden in Frankreich, die aus Elsass in der meisten Zeit ausgewandert sind, optiert haben für Frankreich und die Widerstandsbewegung der Elsass-Lothringer in Frankreich führen, etwa Georges Delahache ist ja bekannt, oder etwa der Bankier Guchot, der das mitfinanziert. Aber ich würde auf keinen Fall so weit gehen, wie Sie das gesagt haben, dass das irgendwie, also auch vom Staat, das sind ja private Stellen mehr oder weniger, das sind individuelle Stimmen. Und ich meine, wenn man sucht, wird man auch im Weißland finden, die eine ganz andere Haltung haben. Also der Oberrabbiner, der im Landtag sitzt, ist natürlich da nicht, weil er pro-Deutschland ist, sondern weil er Oberrabbiner ist. Aber ich habe mich darum nicht bemüht, aber ich bin sicher, da gibt es Stellungnahmen, die in ganz andere Richtung gehen. Blumenthal ist ja so ein Fall. Blumenthal wird als Jude diffamiert, weil der Vater eingewanderter Jude aus Galizien ist, er selber aber konvertiert ist zum Protestantismus. Und dann gibt es noch einen anderen bekannten Juden, der als Parlamentarier tätig ist, nämlich Georges Weil in Metz bei der Sozialdemokratie. Sicherlich, also da sind Dinge, Aussagen möglich. Aber nochmal möchte ich sagen, also eine einfache Stellungnahme zu sagen, etwa die jüdische Bevölkerung wählt immer diese Partei. Das ist nicht möglich. Wenn überhaupt Liberale und oft wohl auch Sozialdemokratische und auf keinen Fall die Vertreter des Politischen, was ja eigentlich gesagt, das ist eine Selbstverständlichkeit. Das möchte ich nur betonen, aber das ist eben so. Da braucht man nicht viel arbeiten drüber, aber das kann man genau nachprüfen, dass es auch wirklich so ist. Dann möchte ich nochmal erwähnen, man darf eben, das ist heute Morgen erwähnt worden, man darf die Affäre Dreyfus nicht vergessen. Wenn es eine pro-französische Haltung der Juden gegeben hat, was ich jetzt mal als Theorie annehme, dann gab es da ein Trauma, ähnlich wie bei den Katholiken nach der Aufhebung des Konkordats. Und dieses Trauma heißt Dreyfus. Ja, deswegen dachte ich, wenn ich die Es gibt jüdische Gemeinden im Kreis Hagenau-Weißenburg, die für Autonomisten wählen. Da könnte man sagen, wählen die jetzt den Autonomisten, weil der Autonomist Protestant ist und gegen den Katholik antritt, oder wählen sie den Autonomisten, weil der Autonomist pro-deutsch ist? Das liegt in ihrer Interpretation. Das kann kein Historiker mehr hundertprozentig aussagen. Es gibt vielleicht beide Momente. Ja, bitteschön. Ja, ich wollte nur eine kleine Bemerkung zur heutigen Diskussion machen. Und als nicht Elsass-Lothringer Experte habe ich doch mit großem Interesse die Diskussion verfolgt. Und doch ist mir aufgefallen, wie die Akzentsetzung sozusagen im Vergleich zur gestrigen Diskussion anders gewesen ist. Das heißt, all die Beiträge, die wir heute gehört haben, vermitteln uns ein Bild von der politischen und sozialen Entwicklung des Reichslandes, die, würde ich sagen, ganz endogen ist. Ich meine, der große Name entweder fehlt oder ist nicht relevant. Und das fällt uns auf, wenn wir eben daran denken, dass im Norden die Diskussion schon über den gesamtstaatlichen Rahmen gewesen ist, dass die internationale Politik auch behandelt worden ist und diese Fragen, also Gesamtösterreich und die große europäische Politik, doch viel Einfluss auf die Geschehnisse in Trient und in Triest gewesen sind. Heute haben wir gehört, dass die Behörden im Reichslande gegenüber der Einwanderung und der Auswanderung ein bisschen passiv gewesen sind. Sie haben wenigstens nicht versucht, ganze Ströme sozusagen einzuleiten. Dann haben wir gehört, dass sogar die Schulbehörden, die normalerweise sehr, würde ich sagen, sehr brave Staatsbürger sind, einen gewissen Widerstand geleistet haben und eine national gesehen durchaus korrekte Haltung eingenommen haben. Dann haben wir gehört, dass auch die Politik von Berlin aus nicht maßgebend beeinflusst worden ist und dass die Anpassung an reichsdeutsche Verhältnisse eben sich als eine Entwicklung innerhalb des Landes darstellt. Und eben, ich wollte nur diese Bemerkung machen, denn es ist doch auffallend und selbstverständlich sind Vergleiche auch dazu da, nicht nur Einigkeiten, sondern auch eben so große Unterschiede zu unterstreichen. Ich möchte vielleicht, das ist keine Frage, das ist nur eine Überlegung jetzt, ob diese Akzentverlagerung sozusagen objektiv ist oder daher kommt, dass der Blickwinkel einfach anders ist. Ja, wenn es eine Frage ist, dann ist es ja vielleicht vor allem eine Frage an mich, weil ich ja nun also hier versucht habe, diese Themen zusammenzustellen. Natürlich wäre denkbar gewesen, dass man ein Referat auch angesetzt hätte, die elsässisch-lothringische Frage der europäischen Politik, so ungefähr, nicht wahr? Nun ist dieses genau das Thema, das am ehesten bisher behandelt worden ist. Und was eigentlich in der Forschung bisher gefehlt hat, ist der Versuch, hier zu sehen, wie sind denn die Verhältnisse wirklich gewesen. Und für den Bereich, für die Bereiche, die heute behandelt worden sind, abgesehen vielleicht von der Boulanger-Krise, hat die große europäische Politik eine vergleichsweise bescheidene Rolle gespielt. Das heißt, sie fehlt eigentlich dann für diese Themen oder für diese Aspekte nicht so sehr, weil man sie also weglässt, obwohl sie eigentlich hergehörte, sondern sie fehlt deshalb, weil für diese Betrachtung, für diesen Blickwinkel zumindest, das nicht entscheidend ist. Also natürlich ließe sich dieses ergänzen, aber wie ich sagte, das ist also ein Thema, das zu dem eigentlichen Allgemeinwissen gehört, dass die Frage der Zugehörigkeit des Reichslandes für den Fall kriegischer Verwicklungen dann problematisch werden würde, wenn Deutschland in einem Krieg besiegt werden sollte. Das kann man als sozusagen stillschweigend als Prämisse voraussetzen. Ich sagte das ja auch schon. Aber es sind eigentlich internationale Verwicklungen nach 1871 aus diesem Problem nicht entstanden und infolgedessen waren die Rückwirkungen der internationalen Politik vergleichsweise gering. Also so weit würde ich dieses begründen, weshalb der Blick vielleicht etwas zu konzentriert, aber das war nun auch darauf zurückzuführen, dass eben, so viel ich das in Erfahrung brachte, hier eine Reihe von Arbeiten vorliegen, die auf der Grundlage von sehr genauer Quellenuntersuchungen gegen frühere, sehr pauschale und zum Teil der propagandistischen Aktivität zu verdanken und zum Teil eben sogar Allgemeinkenntnissen zurückzuführenden Pauschalurteilen widersprechen oder sie zumindest qualifizieren. Ich will damit die frühere Forschung nicht eigentlich nicht abqualifizieren, aber das, was in wirklicher Forschung auch früher war, ist kaum in sozusagen in der Weise rezipiert worden, dass es ein gängiges Bild bestimmt hätte, sondern das gängige Bild war immer stärker ging auf Vorurteile zurück. Also ich will gerne zugeben, man könnte hier auch den internationalen Rahmen noch akzentuieren, aber das Problem Elsaß-Lothringen war schon im Wesentlichen ein Problem, würde die Integration gelingen, mindestens insoweit, als sie zu einem sich abfinden der Bevölkerung mit der 1871 durch die große Politik getroffenen Entscheidung führen würde. Und für diesen Integrationsproblematik, da glaube ich, bringen eben diese Referate des heutigen Tages genügend interessantes Material. Also Sie sehen, dass ich zwar Ihre interessante Bemerkung durchaus als berechtigt ansehe, gleichzeitig aber doch meine, dass das erstens von der Sache her wichtigere an diesem Problem dieses ist, was wir heute behandelt haben, und dass zweitens dort auch eben die neueren wissenschaftlichen Ergebnisse zu finden sind. Aber vielleicht lässt sich in der Schlussdiskussion noch ein bisschen was darüber sagen, dass also selbst im Verhältnis Deutsches Reich Frankreich die Probleme Elsaß-Lothringen zunehmend an Bedeutung verloren hat, also zumindest bis kurz vor 1914 muss wieder ein bisschen stärker in Erscheinung tritt, aber sozusagen gerade auch hier von 1890 bis zur Marokko-Krise, das ist sozusagen der Zeitraum, wo die Elsaß-Lothringen-Frage die geringste Bedeutung hat im deutsch-französischen Verhältnis. Und erst die Marokko-Frage, aber nicht wegen Marokko, sondern wegen der Möglichkeit einer kriegerischen Konfrontation. Dann kommt das wieder. Wenn ich vielleicht noch eine kleine Ergänzung machen darf. Das wurde ja auch bei wichtigen europäischen Nachbarländern so gesehen, also etwa Großbritannien, dass die Integration oder wie Herr Koll sehr gut sagte, das sich Abfinden der Elsässer und Lothringer mit der Situation friedensfördernd wirken würde. Da gibt es eine ganze Reihe von interessanten Kommentaren, nicht nur aus der Times, die sich vor der Verschärfung des deutsch-britischen Gegensatzes im Rahmen der britischen Flottenpolitik, also Ende des 19. Jahrhunderts, vor allem eben nach der Wende 1890, ganz gezielt so ausdrücken, dann ist das, wenn das so weitergeht, ist dieses Problem erledigt und kommt auch nicht mehr auf die Tagesordnung. Ja, bitteschön, darf ich? Ich möchte versuchen, vielleicht das Thema ein bisschen anders zu leiten. Und das ist eine ganz generale Frage. Und zwar, wie wurde diese Reichstagswahl so betrachtet, von der Welt her? Ich meine, zum Anfang sieht es so aus, als ob sie ganz wichtig waren. Aber mit der Zeit und sowieso, dass die Elsaß-Lothringer Altdeutsche gewählt haben und dass die Gemeinderatswahlen vielleicht eine wichtige Rolle gespielt haben, der Landesausschuss, als es ein kräftiger Einfluss über die alltäglichen und die Hauptpolitiken Sachen in der Elsass gefühlt hat und gespielt hatte. Vielleicht als die Elsaß-Lothringer mit der Zeit ein bisschen mit der Situation einverstanden kamen, die Reichstagswahl war nicht mehr die Hauptsache in der allgemeinen Politik. Und deswegen könnte man die Altdeutsche zum Beispiel wählen lassen. Ja. Also Sie haben, wie man das von der Welt betrachtet, Welt ist natürlich sehr weit, nehmen wir jetzt mal gerade Frankreich, weil das eigentlich das ist. Entschuldigung, ich meine den Wert. Ich meine von der Ach, den Wert, ich habe jetzt diese Wahlergebnisse platziert. Ja. Und auch von der Seite von der deutschen Regierung. Und deswegen könnte man ein bisschen einleiten. Das spielt dann trotzdem auch in die französische Sichtweise eine große Rolle. Es gibt die zwei großen Wahlen, oder sagen wir mal drei, die stark zur Kenntnis genommen werden, die auf den ersten Seiten der französischen und deutschen Tagespresse stehen. Das ist 1874 als erste Wahl, natürlich ganz offensichtlich. 1887 die in Zeichen der Bourbon-Krise stehende Plebiszit für Frankreich und 1890 die Wende. Und da ist es besonders, natürlich die deutsche Zeitung jubeln, 1887 jubeln die französische Zeitung, 1890 die ersten französischen Tageszeitungen erscheinen, Protest war alle wiedergewählt, offensichtlich lanciert von den Herrn Lothringen in Paris, bevor überhaupt Ergebnisse vorliegen, dann kommt die Trendwende und danach ist Ruhe. Danach wird die Reichstagswahl nicht mehr zur Kenntnis genommen. 1911 notiert man, dann gibt es melancholische Kommentare zur Landtagswahl, das können wir abhaken. In verschiedenen. Und das gilt ähnlich auch für die Notiz innerhalb des Reichs. 1887 wird eigentlich zum einzigen Mal ganz konkret versucht, von deutscher Seite, auch von den Landesbehörden, auf das Wahlergebnis Einfluss zu nehmen. Es war auch nicht so, dass man Wahlen fälschen soll, aber dass man versucht, mit Druckausübung die Leute in die richtige Richtung zu bringen. Und das fires back, as the Englishman says, total. Es feuert total zurück, das Gegenteil entsteht. Und da hat man sich die Finger so verbrannt, dass man sieht, wenn man die Leute in die Richtung dreschen will, dann gehen sie erst recht in die entgegengesetzte Richtung. Danach wurde das nie mehr, also jedenfalls in diesem Maße, nie mehr versucht. Die Nichtkenntnisnahme im Reich, was da in Elsass-Lothringen an Wahlen jetzt passiert, ist die Anerkennung eines Stückchens Normalität. Ja, also weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Und dann darf ich mit herzlichem Dank an Herrn Ihre, der ja nicht nur einen interessanten Vortrag gehalten hat, sondern auch in der Diskussion gezeigt hat, dass er sehr umfassend Bescheid weiß über alles, was noch in dem letzten Winkel von Elsass-Lothringen im politischen Bereich geschehen ist, dass er umfassend Bescheid weiß. Ich schließe also bedanke mich nochmal herzlich und schließe die heutige Nachmittagssitzung. Wir treffen uns dann morgen früh, wie heute, um 9 Uhr CT. So war es gedacht. Ja? Wir waren auch heute CT, dann sind wir auch morgen CT. Und ich hoffe auf eine ebenso interessante Darlegungen wie eine ebenso lebhafte Diskussion. Applaus